Letztens hab ich Britney Spears, sie wollte ein Autogramm, ich hab ihr auf die Tits signiert, Kid. Ich geh mit deinem Girl ins Hotel, hör mal normal, du bist lediglich ein Nerd wie Pharrell. Ich bin mit Pumpgun zu sehen, wie Saddam Hussein. Du bist 13 Jahre alt und trägst ein Schamhaar-Toupee, Kid. Ich komm in deiner Stadt im silbernen Benz an, erkennen ist es wahr, du trägst immer noch Pampers. Was redest du, Kid? Du bist die perfekte Welle, schön für dich. Ich bin bald der beste MC der Headstabelle und geb aggressiv den Ton an. Wie Edmund Stoiber, während ich die Runde mache, rauch ich Ready-Made Joints, der beste Rapper auf Deutsch. Ich feier Siege um Siege, weil die Teenies mich lieben, so wie Sweetie das Küken. Oh, ich kann nicht in die Heads mit meinem kantigen Rap. Ey, Kid, ich cutte deinen Head, als wär ich Hannibal Lecter. Streng dich an, rap deine Parts zu dem Beat. Doch ich hab den besten Rapper, der Advanced League besiegt, Bitch, Nigga. Ich bin ein Weiberheld und klatsch ich Punk an die Wand dran wie Spider-Man. Ich bin der Chef im Spiel, wie Shaq O'Neal. Du siehst mein Auto an und hältst es für das Batmobile, Killer. Ich rappe dope wie Nas und ich falte aus deinen Schulterblättern Origami.